15. Auch hier lesen Sie zunächst die Fragen zur Aussprache. Hören Sie anschließend die folgenden Beispielwörter oder Sätze und denken Sie daran. Die Pause nach jedem Wort ist für Sie zum Nachsprechen. Senhor Soares, como estás? Café, faz favor. Adeus.